fragt Noemi Schneider. Die Literaturredakteurin und Autorin Ute Wegmann hat Stefanie Meyer auf deren Lesereisen begleitet, kennt natürlich ihre Bücher und ihre Fangemeinde. Ich grüße Sie, Frau Wegmann. Guten Tag, Frau Heise. Erzählen Sie doch mal, wie geht's zu bei diesen Lesungen? Also ganz ehrlich, als ich das Kino betrat in Hamburg, habe ich gedacht, ich wäre Paul McCartney neben John Lennon. Es war wirklich wie bei einem Beatles-Konzert, so wie Geschrei. Man sich das vorstellt. Ja, ein Kreischen, ein Schreien, Spruchbänder wurden hochgehalten. Man sah Mädchen in bedruckten T-Shirts, ein Applaus, Standing Ovations, schon bevor überhaupt nur ein Wort gefallen war. Ja, und dann natürlich andächtiges Zuhören während der Lesung. Das fand ja so im Wechsel statt, Englisch, Deutsch. Eine Schauspielerin hat die deutschen Passagen gelesen. Und danach, muss man sagen, endlose Schlangen, die fast überwiegend sehr jungen Mädchen, sagen wir 13 bis 15 oder so, haben stundenlang ausgeharrt, um dann ihr Buch signieren zu lassen. Das war beeindruckend. Das glaube ich, das beeindruckt. Was fasziniert gerade junge Mädchen so an den Romanen? Ja, ich glaube, das kann man so ganz schnell gar nicht beantworten. Also es geht natürlich um die Absolutheit der Liebe und auf so eine, ich sage jetzt mal, Hoffnung auf Unendlichkeit. Wer will sich mit 13 vorstellen, was alles an Beziehungsstress auf einen zukommt? Das will man natürlich nicht. Wie toll wäre es, erstmal sich selber zu finden und gleichzeitig noch einen Mann, der sieht, wer man ist. Und wenn der auch noch so rasend schön wäre, wie denn Edward beschrieben wird, makellos, dann kommt da natürlich schon eine ganze Menge zusammen. Ich denke, ein weiterer Punkt ist sicherlich auch so eine Art Übersexualisierung der Gesellschaft in Internet und Fernsehen, sicherlich. Und da bietet so eine angedeutete romantische Liebe einen Schutzraum, da ja man mit Körper und Seele noch so unerfahren ist und Sexualität ja auch gerade zwischen 13 und 15 auch noch oft peinlich sein könnte. Da bietet das einen Schutzraum, wo man sich hinflüchten kann. Denn man muss dazu erklären, für die Bücher noch nicht gelesen haben, Edward und Bella kommen nie so richtig zueinander. Denn ich meine, was ist gefährlicher als Sex mit einem Vampir? Der würde einen natürlich totbeißen. Ja, deswegen kommt es nie dazu. Lust an der Enthaltsamkeit. Ich meine, deswegen knistert es auch die ganze Zeit auf jeder dieser vielleicht bis zu 800 Seiten Erotik mit Hindernissen. Lust an der Enthaltsamkeit, ist das, was Stefanie Meyer eigentlich intendiert hat? Ich meine, das geht ja eigentlich an diesem an der mormonischen Zurückhaltung vorbei. Also es ist so, die Hormonen stellen ja die Familie in den Mittelpunkt des Plans, den Gott für sie aufgestellt hat. Die Familie ist die Quelle des großen Glücks. Nirgendwo sonst findet man ein solches großes Glück. Und das bedeutet natürlich erstmal das Eingehen einer Ehe. Und darum ist es in den drei ersten Bänden, die Stefanie Meyer geschaffen hat, natürlich so, dass Edward sich zurückhält, weil zuerst müsste er Bella heiraten, dann könnte er Sex haben und dann würde er sie vielleicht sogar beißen, um sie selber zur Vampirin zu machen. Aber die Familie als weiterer, zweiter Schutzraum ist natürlich was, was schon auch ganz eng mit dem Mormonentum verbunden ist. Und Bella sucht eine neue Familie, weil ihre Familie ist ja auseinandergefallen. Sie lebt jetzt bei dem Vater und Edward hat eine funktionierende Familie und sie möchte zu dieser Familie dazugehören. Und das ist was, was Stefanie Meyer kreiert. Und das alles immer auf der Folie, dass nichts passieren darf miteinander, bevor man nicht wirklich verheiratet ist. Über den Erfolg der Vampirromane der Stefanie Meyer spreche ich mit der Literaturredakteurin Ute Wegmann. Frau Wegmann, wie würden Sie denn die Rolle der Frau, der jungen Bella beschreiben? Sie rebelliert und kämpft, aber eigentlich fügt sie sich ja ständig. Das ist wirklich interessant, weil für mich ist sie sehr abhängig und sehr angepasst. Als ich die ersten drei Bände gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wirklich eine Rückwendung. Wo ist denn die ganze Emanzipation geblieben? Was haben wir denn eigentlich gemacht in den letzten 40 Jahren? Wenn man mit Stefanie Meyer selber spricht, und das habe ich ja gemacht, ich habe sie ja auch interviewt, dann sagt sie, ich verstehe das gar nicht, was die Leute wollen. Bella ist doch eine unglaublich starke Frau. Sie ist eigentlich auch so ein bisschen wie ich, sagt Stefanie Meyer selber. Und wenn man sich jetzt den Film anschaut, wenn man Twilight sieht, da muss man feststellen, dass die Figur Bella in Twilight tatsächlich eine andere Richtung einnimmt. Da ist sie wirklich selbstständiger. Sie ist zwar hingebungsvoll, aber sie ist trotzdem selbstständiger als in den Büchern. In den Büchern vermittelt sich für mich ein anderes Frauenbild, nämlich wirklich ein rückwärtsgewandtes und auch sehr abhängiges von der Liebe und letztendlich dem Biss des Vampirs Edward. Wo sind eigentlich die jungen Männer, die für die Liebe zu einer Frau sich so sehr im Zaum halten? Gibt es auch Jungen, die dieses Buch lesen? Also auf den Lesungen sah ich so ein paar vereinzelte Hinterhertrottende, muss ich so sagen. Als ich im Kino war, gab es dann doch eine Reihe mehr, die noch da, die in den Reihen saßen. Aber ich habe auch einiges Gelächter gehört im Kino, wo ich dann gedacht habe, ich glaube, das sind jetzt die verzweifelten Männerlacher, die einfach sich da nicht so richtig mit identifizieren können, mit dieser Absolutheit von Liebe, die da eingefordert wird. Edward stammt ja aus einer Vampirsfamilie, die, wie er selber sagt, als Vegetarier unter den Vampiren zu bezeichnen ist. Die meiden also Menschenblut, reißen lieber Tiere, natürlich keine geschützten Tiere. Also gut und böse ist ganz klar eingeteilt. Ja. Eher schlicht, würde man ja sagen. Ist der Stil auch eher schlicht? Ja, es ist Unterhaltung. Im ersten Band kann man sagen, gute Unterhaltung. Da ist es auch spannend, wenn man es liest. Aber es wird zunehmend flacher mit jedem Band, würde ich mal sagen. Aber dieses, was Sie gerade sagen, Edward steht ja tatsächlich für gut und böse. Er ist ja Engel und Teufel in einer Person. Und somit steht er natürlich auch, weil er ja als Vegetarier unterwegs ist und sich ständig disziplinieren muss, auch für die Überwindung des Bösen. Und da haben wir wieder so eine Parallele natürlich zur Kirche und zum Mormonentum letztlich. Aber die als Literatur würde ich mal sagen, es tut keinem weh, aber es ist mit einer schnellen Nadel gestrickt. Im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung schrieb Burkhard Müller neulich, es ginge in den Bissromanen eigentlich um unseren Traum von der Unsterblichkeit und davon, dass wir dafür Monster werden müssten und einen hohen Preis zu zahlen haben. Was sagen Sie dazu? Also das glaube ich nicht, dass es Stefanie Meyer darum geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es um die Unsterblichkeit der Liebe geht. Das ist das, worüber sie schreiben möchte, um die Absolutheit, worüber sie schreibt. Und also es geht um die Absolutheit der Liebe. Das ist das, was sie in den Mittelpunkt rückt. Und die kann man eben finden in einer Familie mit Kindern. Das ist das Glück. Das ist Ihre Aussage. Mädchenhysterium, eine züchtige Vampirsgeschichte. Ute Wegmann, ich danke Ihnen recht herzlich. Bitte. Deutschland.